Erster Nemi hatte einen Verwandten. Er war reich. Sein Name war Boas. Er war aus Elimelechs Familie. Zweiter Ruth war aus Moab. Sie sagte zu Nemi, ich will auf ein Feld gehen. Dort will ich Ähren sammeln. Nemi sagte, geh, meine Tochter. Dritter Ruth ging auf ein Feld. Sie sammelte Ähren hinter den Arbeitern. Zufällig gehörte das Feld Boas. Boas war aus Elimelechs Familie. Vierter Boas kam aus Bethlehem. Er sprach zu den Arbeitern. Er sagte, der Herr sei mit euch. Sie antworteten, der Herr segne dich. Fünfter Boas fragte seinen Diener. Der Diener war für die Arbeiter zuständig. Boas fragte, wer ist das Mädchen dort? Sechster der Diener antwortete Boas. Er sagte, das ist ein Mädchen aus Moab. Sie kam mit Nemi aus Moab zurück. Siebter der Diener sagte, sie fragte, ob sie Ähren sammeln darf. Sie ist seit dem Morgen hier. Sie hat noch nicht geruht. Achter Boas sagte zu Ruth, hör zu, meine Tochter. Geh nicht auf ein anderes Feld. Bleib hier bei meinen Mädchen. Neunte schau auf das Feld und folge den Arbeitern. Ich habe meinen Knechten gesagt, stört sie nicht. Wenn du Durst hast, geh zu den Krügen. Trink, was meine Knechte holen. Zehnter Ruth beugte sich tief vor Boas. Sie fragte, warum bist du so nett zu mir? Ich bin doch eine Fremde. Elfter Boas antwortete ihr. Er sagte, ich weiß alles, was du getan hast. Du hast deiner Schwiegermutter geholfen. Du hast dein Land verlassen. Du bist zu einem fremden Volk gekommen. Zwölfter der Herr soll dich belohnen. Der Gott Israels soll dir helfen. Du bist zu ihm gekommen, um Schutz zu finden. Dreizehnter Ruth sagte, sei gut zu mir, mein Herr. Du hast mich getröstet. Du hast freundlich zu mir gesprochen. Ich bin nicht einmal wie deine Dienerinnen. Vierzehnter beim Essen sagte Boas zu ihr, komm her. Ess etwas und tauche dein Brot in den Essig. Ruth setzte sich zu den Arbeitern. Boas gab ihr geröstetes Getreide. Sie aß viel und hatte noch etwas übrig. Fünfzehnter Ruth stand auf, um weiter zu sammeln. Boas sagte zu seinen Knechten, lasst sie auch zwischen den Gaben sammeln. Tut ihr nichts Böses. Sechzehnter zieht auch Ähren aus den Bündeln. Lasst sie für Ruth liegen. Dann kann sie sie aufheben. Sprecht nicht böse mit ihr. Siebzehnter Ruth sammelte auf dem Feld bis zum Abend. Sie klopfte die Ähren aus. Es war fast ein Eva Gerste. Achtzehnter Ruth nahm die Gerste mit. Sie kam in die Stadt. Ihre Schwiegermutter sah, was sie gesammelt hatte. Ruth gab ihr auch Essen. Das hatte sie übrig. Neunzehnter Nemi fragte Ruth, wo hast du heute gearbeitet? Wer hat dir geholfen? Ruth erzählte Nemi alles. Sie sagte, der Mann heißt Boas. Zwanzigster Nemi sagte zu Ruth, der Herr soll Boas segnen. Er ist gut zu uns. Er ist ein Verwandter von uns. Er kann uns helfen. 21. Ruth sagte, Boas hat auch gesagt, bleib bei meinen Leuten. Bleib, bis die Ernte fertig ist. 22. Nemi sagte zu Ruth, das ist gut, meine Tochter. Geh mit seinen Mädchen. Dann kann dir niemand schaden. 23. Ruth blieb bei Boas Mädchen. Sie sammelte Ähren. Sie blieb dort, bis die Ernte zu Ende war. Dann wohnte sie wieder bei Nemi.